Glaube. Deine Stille wäre ein Dorn in meinem Auge. An meiner Seite ist der Ort, wo ich dich brauche. Also tu mir einen Gefallen, lauf nicht mehr fort, komm doch nach Hause. Bist du da, dann merkst du, dass ich Wärme brauche. Kälte wäre wie barfuß über Scherben laufen. Falls du kommst, zeig mir kurz deine Nähe. Dein Rücken wäre jetzt der Sturz in die Leere. Bist du da, gib mir einen Funken an Achtung. Ignoranz wäre wie im Dunkeln zu tappen. Falls du kommst, bist du Licht in der Dunkelheit. Kaum bist du weg, erlischt meine Munterkeit. Bist du da, dann beweise es mir doch bitte. Denn jegliche Zweifel wär wie im Treibsand zu versinken. Ich finde so schon die Gefühle instabil. Es ist wie den Boden unter den Füßen zu verlieren. Bist du da? Das frag ich mich seit Wochen, weil jedes Mal bekämpfen wir uns schlimmer. Bist du da? Die Frage blieb mir offen, weil jedes Mal denk ich, es bleibt für immer, immer. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du da? Gib einen Ton von dir bitte. Schweigen wäre jetzt der Sturz von der Klippe. Aber wenn du redest, solltest du dringend zu deinen Worten stehen. Und solltest wissen, keiner zwingt dich wieder fortzugehen. Denn bist du da, dann gibt es mir Ehre. Deine Nähe ist das Gift, das ich nehme. Ohne dich ist jeder Schritt, den ich gehe, ein Blick in das Leere, ein Stich in die Seele. Bist du da, dann zeig es mir vom Herzen. Deine Abwesenheit wäre meine Reise ins Verderben. Falls du kommst, solltest du leise sein und merken, jedes Wort aus deinem Mund ist wie mit einem Stein auf mich zu werfen. Bist du da, dann sag ich, wäre schuld dran. Jeder Satz, auch wenn er schlecht ist, nimmt Last von meinen Schultern. Falls du kommst, solltest du eigentlich so fair sein und alles in die Fresse sagen, damit ich weiß, dass du es ernst meinst. Bist du da? Das frag ich mich seit Wochen, weil jedes Mal bekämpfen wir uns schlimmer. Bist du da? Die Frage blieb mir offen, weil jedes Mal denk ich, es bleibt für immer, immer. Bist du da? Bist du da?